Als Musa a.s. die Frist erfüllt hatte und mit seinen Angehörigen vorzog, nahm er auf der Seite des Berges ein Feuer wahr. Musa a.s. ist also nach dieser ganzen Zeit auf den Weg zurück nach Misr, nach Ägypten. In der Tora wird überliefert, dass er mit seiner Frau und zwei Kindern unterwegs war. Und hier wird ja auch gesagt, dass er mit seinen Angehörigen vorzog. Und dann nahm er also auf der Seite des Berges ein Feuer wahr. Er sagte zu seinen Angehörigen, bleibt hier, ich habe ein Feuer wahrgenommen, vielleicht kann ich euch davon eine Nachricht oder ein Stück brennendes Holz aus dem Feuer bringen, auf das ihr euch daran wärmen könnt. Und in Misr war wohl und zu dieser Zeit das Gesetz, wenn ein Mörder nach 10 Jahren zurückkäme, dann würde ihm wohl nichts mehr nachgetragen werden, eine Verjährung quasi. Und er geht also und will seiner Familie Feuer bringen, will sie versorgen. Und er sagt also nicht, ich sitze hier und ruhe mich aus und du, Frau, geh und sorg für uns. Sondern nein, er als Mann auf der Reise umsorgt seine Familie. Als er dort ankam, wurde ihm vom rechten Ufer des Tales im gesegneten Fleck, also Land, aus dem Baum zugerufen, O Musa, gewiss, ich bin Allah, der Herr der Weltenbewohner. Wie ist das wohl Musa a.s. zu diesem Zeitpunkt ergangen? Ja, er ging, um Feuer zu holen und bekam das Prophetentum. Und er kam, als er von Misr auf der Flucht war, war er mit leeren Händen, ohne alles unterwegs. Aber er vertraute auf Allah. Und jetzt sehen wir, er ist zurück auf den Weg zurück nach Misr und er ist mit seiner Familie und er bekommt nochmal so viel. Ja, und das ist ein großes Zeichen auch für uns, dass die Zeiten in unserem Leben bleiben niemals gleich. Alles kann sich ändern. In jedem Sinne. Ja, heute ist Leid, morgen kann es schon wieder anders sein. Und was man also auf jeden Fall tun sollte und nicht vergessen sollte, das Bittgebet, das Gedenken Allahs, Allah in allen Zuständen immer anrufen, sich immer wieder ihm zuwenden, das ist etwas, was wir von der Geschichte Musas a.s. wirklich lernen. Es waren nochmal die Bittgebete von Musa a.s. zum Beispiel, Asa in yahdiyani rabbi sawa as-sabil, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. O mein Herr, an einer anderen Stelle, wo er den aus Versehen diesen Totschlag verübt hatte, dass mein Herr, ich habe mir selbst Unrecht getan, so vergib du mir. Ja, und wir haben ja auch schon gesagt, dass der Istighfar, das Bittgebet um Vergebung, die Tore zu allem Guten öffnet. Und er geht also und dort erwartet ihn also dieses Prophetentum, Allah spricht mit Musa, O Musa, gewiss, ich bin Allah, der Herr der Weltenbewohner. Und wirf deinen Stock hin. Doch als er sah, dass er sich hin und her bewegte, als wäre er eine flinke Schlange, kehrte er den Rücken und wandte sich nicht mehr um. O Musa, komm her und fürchte dich nicht, denn du sollst zu denjenigen gehören, die in Sicherheit sind. Und stecke die Hand in deinen Brustschlitz, so kommt sie weiß, jedoch nicht von Übel befallen heraus. Und zieh deinen Arm an dich gegen den Schreck. Dies sind zwei Beweise von deinen Herrn, gerichtet an Pharaon und seine führende Schar. Gewiss, sie sind ein Volk von Frevlern. Er sagte, mein Herr, ich habe eine Menschenseele von ihnen getötet, und so fürchte ich, dass sie mich töten. Also Musa a.s. hat Bedenken, wie soll ich die Botschaft überbringen? Und ich habe doch diese und diese Schuld auf mich geladen. Und manchmal ist das ja so. Man hat ein Übel getan und wer von uns hat nicht Übel schon getan und man fühlt sich schuldig. Dann lernt man die Religion, man will sich verbessern, man will sich erneuern, man will Gutes tun, man will anderen nützen. Doch der Scheitan lässt einen nicht. Ja, er sagt dann solche Dinge wie, was willst du jetzt so tun, als ob du hast ja schon das und das getan und hast du denn schon vergessen? Ja, und man hat diese Schuldgefühle und nein, im Islam ist das so, dass wer Allah aufrichtig um Vergebung bittet, dann ist das so, als ob er kein Fehl begangen hat und nichts Falsches getan hat. Und diese unglaubliche Erneuerungskraft, die Allah uns also anbietet, wenn wir ihn aufrichtig um Vergebung bitten. Und was Allah noch machen kann, ist, dass er sogar die Sayyi'at, die schlechten Taten, in Hasanat umändern und verwandeln kann. Wa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Ja, diejenigen, die rechtschaffen handeln und ihre Taten bereuen. Ja, das werden wir, glaube ich, im Koran noch an einer anderen Stelle lesen. Oder wir haben es vielleicht sogar schon gelesen. Ja, aber der Sinn der Ayah ist auf jeden Fall dieser, dass es diese also gibt, diese Menschen, die aufrichtig Allah ergeben sind. Allah ändert ihre schlechten Taten in gute Taten um. Und wer weiß, vielleicht wird es sogar so, dann so sein, dass man am Tag der Auferstehung wünschen wird, hätte ich doch mehr Sayyi'at gehabt die durch meine aufrichtige Reue dann so umgewandelt worden wären. Ja, also Allah will Wahrheit von seinem Diener, Aufrichtigkeit, reine Ergebenheit. Oft sagen wir leider Tauba oder Reue oder Allah möge uns verzeihen und Astaghfirullah, aber innerlich sind wir immer noch erfüllt von Hass und von Knoten, von der Sünden, von Rechtfertigung für uns selbst, Ausreden für unsere Mängel. Ja, und das alles einfach nehmen und wegwerfen und die Schuld eingestehen, das ist etwas, was Allah lieb ist. Ich bin schuldig. Ja, wie Yunus a.s. Er sagte, La ilaha illa anta subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Es gibt keine Gottheit außer dir, preis sei dir, gewiss ich gehöre ja zu den Unrechthandelnden. Yunus a.s. hätte auch sagen können, dass nein, ich hatte genug einfach und ich konnte nicht mehr, mein Volk hat nicht auf mich gehört. Es gab bestimmt vieles, was man hätte sagen können. Aber das tat er nicht. Er sagte, meine Schuld. Obwohl es ja wahr war. Ja, manchmal hat man ja die Grenzen erreicht. Ja, aber an Allahs Rahma soll man eben als Diener niemals verzweifeln. Das Tor der Reue bleibt offen, bis die Sonne im Westen aufgeht. Also bis es wirklich fast unmittelbar vor dem Tag der Auferstehung ist. Und bis der Atem wirklich, wenn die Seele einen verlässt und der Atem im Hals stockt, bis dahin kann der Mensch tauber machen. Deswegen, was auch immer in der Vergangenheit passiert ist, und oft ist ja auch leider so, dass man selber mit sich relativ im Reinen ist und aufrichtig jetzt Gutes tun will, aber die Menschen auch, die einen vielleicht von früher schon kennen, diese einen ja leider nicht in Ruhe lassen und noch sticheln und immer wieder einen erinnern und jemanden belächeln. Ja, es gibt auch, in manchen Sprachen gibt es eine Art Redewendung, dass schau mal, nachdem sie 900 Mäuse gegessen hat, geht die Katze jetzt auf Hatsch. Ja, aber gut, wenigstens geht sie auf Hatsch, kann man dann auch sagen. Also dieses Nachtragen, das ist die Kleinheit der Herzen der Menschen, die solche Nachtragungen und etwas nicht vergessen will und nicht kann. Ja, aber davon soll man sich nicht abhalten lassen. Das ist auch eine List von Shaitan, die ja das Gute im Menschen auch wieder eindämmen will oder nicht weiter florieren lassen will. Und Musa a.s. bittet weiter, auch hat mein Bruder Harun eine redegewandtere Zunge. So sende ihn mit mir zur Unterstützung, mich zu bestätigen, denn ich fürchte, dass sie mich der Lüge bezichtigen. Also er bittet, dass auch sein Bruder Harun in dieser Aufgabe teilhat. Und Harun war älter als Musa a.s., er war auch in der Rede klarer, aber das Prophetentum wurde trotzdem Musa a.s. als erstes gegeben. Das war die Wahl, das Auserwähltsein von Allah. Aber hier sehen wir die Demut von Musa a.s. Er sagt nicht, natürlich, ich musste ja erwählt werden, ich bin ja so und so, oder keiner darf an meiner Stellung teilhaben. Nein, denn ihm ist vor allem wichtig, dass dieses Anliegen, diese Arbeit, die ihm aufgetragen wurde, diese Verantwortung, dass die erfüllt wird. Es geht hier nicht um Selbstdarstellung, woran ja leider viele Arbeiten scheitern. Nein, es geht hier um das Anliegen, um die Arbeit. Und in irgendeiner Arbeit oder Verantwortung, die auch eine Stellung bedeutet, jemanden teilhaben zu lassen, ist nicht einfach. Aber Musa a.s. macht hier regelrecht Dua, das gibt auch ihm Teil an dieser Aufgabe. Und das zeigt diese aufrichtige Ergebenheit Musa a.s., diese Demut Musa a.s. Und auch die Tatsache, dass er sich selber bedürftig empfindet, dass ja, ich kann Hilfe gebrauchen. Und dass er anerkennt, dass Harun a.s. etwas, also dieses redegewandter Sein, dass er in etwas besser ist. Ja, und Allah hört also diese Dua und er sagte, wir werden deinen Arm durch deinen Bruder festigen und euch beiden eine Ermächtigung erteilen, so dass sie nicht zu euch gelangen können. Mit unseren Zeichen werdet ihr und diejenigen, die euch folgen, Sieger sein. Ja, wenn ein Prophet schon Festigung braucht, was ist dann mit uns normalen Menschen? Musa a.s. ist einer von den 5 Ulul Azm, von den fünf ganz besonders auserwählten Gesandten. Darauf kommen wir noch zu sprechen, inshallah. Also einer von den ganz besonderen, Allah nahestehenden Gesandten. Und trotzdem braucht er hier auch eine Festigung, eine Hilfestellung. Und Musa a.s. bekam diese Hilfestellung aus seiner eigenen Familie. Isa a.s. hatte seine Hawari, seine Helfer. Also je nach Umständen kann das sehr unterschiedlich aussehen, aber keiner ist so stark, ja, wenn hier sogar die Propheten so beschrieben werden, die alles alleine schaffen können. Und in diesem Moment der

Da ließen wir mit ihm und mit seiner Wohnstätte die Erde versinken. Und da hatte er weder eine Schar, die ihm vor Allah half, noch konnte er sich selbst helfen, obwohl er eigentlich äußerlich gesehen alle Mittel ihm zur Verfügung standen. Aber wenn Allahs Befehl kommt, da kann keiner mehr dagegen angehen. Und diejenigen, die sich am Tag zuvor noch an seiner Stelle zu sein gewünscht hatten, begannen zu sagen, ah, sieh, Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem von seinen Dienern er will, und bemisst auch. Wenn Allah uns nicht eine Wohltat erwiesen hätte, hätte er uns wahrlich auch versinken lassen. Ah, sieh, den Ungläubigen wird es nicht wohl ergehen. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Das ist die jenseitige Wohnstätte. Wir bestimmen sie für diejenigen, die weder Überheblichkeit auf der Erde noch Unheil begehren. Und das gute Ende gehört den Gottesfürchtigen. Ja, diesen Satz wirklich merken. Die weder Überheblichkeit auf der Erde noch Unheil begehren. Ja, wie viel von uns stehen darüber? Nämlich uns auf der Erde Anerkennung zu wünschen. Die weder Überheblichkeit auf der Erde. Wie viel von uns arbeiten und tun und schwitzen, damit andere anerkennen, ja, du stehst über uns. Das ist ja Überheblichkeit. Sich selber vor Hochmut zu bewahren, das führt zu Erfolg. Dafür zu handeln, damit die Leute sagen, du bist fähig, du bist talentiert, du hast es zu etwas gebracht, das ist der völlig falsche Grund. Und wenn auch immer man irgendwann mal denken sollte, ach, der und der ist ja nicht so fähig wie ich, er ist ja nicht so talentiert wie ich, der hat nicht so viel Fleiß wie ich, dann sofort innehalten. Ich habe doch auch meine Fehler. Ich bin doch auch schwach. Vielleicht hat er andere Qualitäten, die ich nicht im Geringsten habe. Und wenn ich etwas Gutes bekommen habe, dann ist das doch von Allah. Dafür sollte ich doch dankbar sein und nicht hochmütig werden. Ja, denn Takabbur, der Hochmut und eine gute Heimstätte im Akhira, im Jenseits, das sind zwei Dinge, die kommen nicht zusammen. Deswegen sich immer wieder selbst fragen, will ich wirklich Akhira? Habe ich etwa Takabbur? Und wie kann ich das erfahren? Da gibt es verschiedene Mittel, das rauszufinden. Zum Beispiel, wenn jemand uns mal kritisiert oder mal eine andere Meinung hat als wir, da prüfen, wie viel Charakter bewahren wir da noch? Ja, weil wenn wir immer nur wollen, dass man uns anerkennt, dass man uns applaudiert, dann wird das sehr, sehr schwer für uns. Und dann entsteht auch diese Trauer im Herzen und die kann nur entfernt werden, wenn man sich darüber erhebt, im guten Sinne jetzt, und nur Allahs Zufriedenheit, dass der einzige Motor nur noch ist, der einen antreibt. Wer mit einer guten Tat kommt, für den wird es etwas Besseres als sie geben. Wer aber mit einer bösen Tat kommt, so wird denjenigen, die böse Taten begehen, nur das vergolten, was sie zu tun pflegten. Derjenige, der dir den Koran verpflichtend gemacht hat, wird dich sicher zu einem Ort der Wiederkehr zurückkehren lassen. Sag, mein Herr weiß besser, wer die Rechtleitung bringt und wer sich im deutlichen Irrtum befindet. Ja, das ist das Versprechen, die frohe Botschaft an den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, dass er zurück nach Mekka kommen würde. Ja, denn unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und alle anderen Propheten davor wurden mal mehr, mal weniger so sehr opponiert, dass es wirklich mal fast schon ausschaute, als ob alles zu Ende wäre. Und Allah spendet hier Trost und sagt, nein, das ist Allahs Aufgabe oder Allahs Arbeit und Allah wird sie vollenden und trauere nicht und sei zuversichtlich. Allah wird dich zurück nach Mekka bringen, aus der du vertrieben wurdest oder nachdem du dort vertrieben wurdest, wirst du dort wieder einkehren. Das ist Allahs Werk und er wird sein Werk vollenden. Sag, mein Herr weiß besser, wer die Rechtleitung bringt und wer sich im deutlichen Irrtum befindet. Und du hattest nicht erwartet, dass das Buch an dich gerichtet würde. Es ist nur aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Darum leiste den Ungläubigen ja keinen Beistand. Also lasse dich von ihnen nicht abbringen, die Ayat darzulegen, dass du wegen ihnen die Ayat nicht darlegst. Und lasse dich nur nicht von den Zeichen Allahs abhalten, nachdem sie nun zu dir herabgesandt worden sind. Und rufe zu deinem Herrn und gehöre ja nicht zu den Götzendienern. Und rufe neben Allah keinen anderen Gott an. Es gibt keinen Gott außer ihm. Alles wird untergehen, außer seinem Angesicht. Kullu shay'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Ihm gehört das Urteil und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. Alles, was wir hier sehen, ist Mata', ist eine kurze Nutznießung vom Leben dieser Welt. Und das Einzige, was bleiben wird, ist sein Angesicht, Allah, deswegen sollen wir uns ihm alleine immer wieder zuwenden. Damit kommen wir zum Ende von Suratul Qasas und begeben uns zu Suratul Ankabut.